Mann von irgendwoher. Still träumt das Herz, wie schön es wär, einmal nicht denken, beisammen zu sein. Und ist das Glück noch so klein? Einen Tag nicht fragen, ob's gestattet ist. Einen Tag, den niemals man vergisst. Liebe kommt einmal von irgendwoher. Glück ist ein Traum und nicht mehr. Kommt einmal von irgendwoher, Glück ist ein Traum und nicht mehr.